es ist wie du. Von ihm schlägst du die Türe zu. Nur nicht auffallen ist dein Tipp. So schwimmst du in der Masse mit. Du bist ein fettes Arschgesicht. Eine eigene Meinung hast du nicht. Arschlöcher! Arschlöcher! Arschlöcher! Arschlöcher!